Sie hören heute die 7. Folge der Sendereihe aus dem Leben David Copperfields, nach dem Roman von Charles Dickens für den Rundfunk geschrieben von Otto Bielen. Während der Reise von Yarmouth nach London sprach den Peggotty nicht viel. Er saß in sich gekehrt neben mir in der Postkutsche, einen kleinen Seemannssack zwischen seinen Füßen, fest entschlossen, Emily zu suchen und zu finden. Ich weiß nicht, was er während der langen Reise dachte und überlegte und welche Pläne er in seinem Kopf wälzte. Er sagte nur, er wolle zuerst Steerforths Mutter in Highgate aufsuchen. Da ich mich verpflichtet fühlte, ihm darin beizustehen und zwischen ihm und Lady Steerforth zu vermitteln, schrieb ich noch am Abend unserer Ankunft an sie. In so schonenden Ausdrücken wie möglich teilte ich ihr mit, dass Steerforth mit Emily verschwunden sei, und schrieb ihr, dass Dan Peggotty, ein einfacher Mann und Fischer, von redlichem und bravem Charakter sei und dass ich zu hoffen wage, sie werde seinen Kummer verstehen und ihm eine Zusammenkunft nicht versagen. Ich nannte 3 Uhr Nachmittag als die Stunde unseres Kommens und schickte den Brief mit der ersten Frühpost weg. Zur bestimmten Stunde kamen wir in Highgate an. Man führte uns in das Wohnzimmer. Dort saß Lady Steerforth. Ich sah sofort an ihrem Gesicht, dass sie alles wusste. Sie war blass, aber sie saß aufrecht in ihrem Lehnstuhl, stattlich und kühl. Sie sah Dan Peggotty, als er vor ihr stand, lange an. Und der schwere Mann stand ebenso kühl vor ihr. Sie sind Dan Peggotty? Ja, Madam. Mr. Copperfield hat mir geschrieben. Nehmen Sie Platz, Mr. Copperfield. Danke, Lady Steerforth. Setzen Sie sich, Mr. Peggotty. Danke, Madam. Ich möchte lieber stehen. Wie Sie wollen. Ich weiß zu meinem Bedauern, was Sie hierher führt. Mein Sohn hat... Sie suchen Ihre Nichte. Gewiss, Madam. Ich weiß nicht, wo sie ist und ich weiß nicht, wo mein Sohn sich zurzeit befindet. Ich habe seit Tagen keine Nachricht von ihm. Er ist auf Reisen. Ich verstehe, Madam. Was verlangen Sie von mir? Was soll ich für Sie tun? Meine Nichte Emily hat meinem Neffen Ham, mit dem sie verlobt war, bevor sie von uns ging, diesen Brief geschrieben. Wollen Sie ihn sehen, Madam? Wenn Sie es wünschen. Und? In diesem Brief schreibt meine Nichte, sie ist mir wie mein eigenes Kind, Madam. Schreibt sie mir, ich glaube, hier ist die Stelle in dem Brief, wenn er mich als seine Gattin zurückbringt, sehen Sie, Madam? Ich sehe. Und? Es sieht aus, als hätte Ihr Sohn meiner Nichte etwas versprochen, Madam. Ich will wissen, ob er sein Wort hält. Nein. Nein? Nein. Das wird mein Sohn nicht tun. Warum nicht? Es ist unmöglich. Eine Verbindung mit Ihrer Nichte würde meinem Sohn zur Unehre gereichen. Sie müssen wissen, dass sie weit unter seinem Stand ist. Er kann sie zu sich heben. Und Sie können das auch, Madam. Ihre Nichte hat weder Erziehung noch Bildung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube es nicht, Madam. Aber ich habe kein Urteil in solchen Dingen. Aber Ihr Sohn kann Sie bilden und erziehen. Und auch Sie können das, Madam. Da Sie mich nötigen, offener zu sprechen, was ich sehr ungern tue, so muss ich sagen, dass allein schon die Familienbindungen Ihrer Nichte so etwas unmöglich machen. Hören Sie mich, Madam. Sie wissen, was es heißt, sein Kind zu lieben. Ich weiß es auch, und sie ist mein Kind. Sie wissen nicht, Madam, was es heißt, sein Kind zu verlieren. Ich weiß es. Alles, was ich habe, würde ich für Sie hergeben. Wenn Ihr Sohn sein Wort hält, werden wir, mein Neffe Ham und ich und unsere ganze Familie uns zurückziehen. und niemand jemals belästigen. Wir werden uns begnügen zu wissen, dass es ihr gut geht und dass sie glücklich ist. Wir werden ihr und Ihnen und Ihrem Sohn nie unter die Augen kommen und alles der Zeit nachher überlassen, wenn wir alle gleich sind vor Gott. Verstehen Sie, Madame? Ich schwöre es Ihnen. Ich verstehe. Ich will meinen Sohn nicht rechtfertigen. Was er getan hat, ich wünschte, er hätte es nicht getan. Aber es tut mir leid, wiederholen zu müssen, es ist unmöglich. Eine solche Heirat würde die Zukunft meines Sohnes unwiederbringlich kompromittieren. Sie kann nicht stattfinden. Sie wird nicht stattfinden. Wenn ich es auf andere Weise wieder gut machen kann... Sprechen Sie nicht weiter, Madame. Ich sehe jetzt in Ihnen Ihren Sohn vor mir, wie er mich in meinem Haus, an meinem Kamin, in meinem Boot ansieht mit freundlichem Lächeln, während er noch daran denkt, mir Schande anzutun. Wenn Sie mir für die Schande und das Verderben meines Kindes Geld anbieten, so ist das schlimm. Und da Sie seine Mutter sind, ist das noch schlimmer. Und was bieten Sie mir? Welche Entschädigung können Sie mir dafür geben, dass Sie und Ihre Nichte zwischen mir und meinem Sohn eine Kluft aufgerissen haben? Ich weiß, mein Sohn wird lange nicht wiederkommen. Wer weiß, wie lange. Was ist diese Trennung von meinem einzigen Sohn gegen die von Ihrer Nichte? Gnädige Frau, wenn ich etwas dazu sagen darf... Nein, kein Wort, Copperfield. Er soll hören, was ich ihm zu sagen habe. Mein Sohn war der Zweck meines Lebens. Ihm hat jeder meiner Gedanken gegolten. Ihm habe ich von Kindheit auf jedem seine Wünsche nachgegeben. Von ihm war ich nicht getrennt seit seiner Jugend. Er ist begabt und die Welt steht ihm offen. Und er läuft jetzt einem elenden Mädchen nach und meidet mich. Er belohnt mein Vertrauen mit Täuschung. Ja, auch mich hat er belogen. Und wer hat das verschuldet? Ihre Nichte. Sie drängt meinen Sohn von mir. Er weiß, dass er sie nicht heiraten kann. Nie, niemals. Aber es ist nutzlos, weiter darüber zu sprechen, auch nur ein Wort mehr zu sagen. Ich habe Ihrem Wunsch entsprochen, Copperfield, aber ich wünsche jetzt, diesen Besuch zu beendigen. Gewiss, Lady Steerforth. Noch ein Wort, Madame. Fürchten Sie nicht, dass ich Ihnen noch länger beschwerlich falle. Ich bin ohne Hoffnung hergekommen und nehme keine Hoffnung mit mir fort. Ich habe getan, was ich für meine Schuldigkeit hielt. Aber ich habe keinen Erfolg von meinem Hiersein erwartet. Dieses Haus ist für mich und meine Familie unheilvoll gewesen. Nein, hier habe ich mir nichts erhofft. Als wir nach London zurückgekommen waren und in einem Gasthof etwas gegessen hatten, holte denn Pigotti seinen Seemannssack und seinen derben Stock vor, legte sie auf den Tisch und griff nach seinem Mantel. Ich will jetzt gehen, Master Davy, und mich auf den Weg machen. Aber was willst du tun? Was willst du unternehmen? Ich werde gehen und sie finden. Aber wo? Wo? Man hat mir in Yarmouth gesagt, sie sind beide über den Kanal. Vielleicht nach Holland, Belgien, Frankreich. Aber wie willst du sie finden? Wovon wirst du leben? Ein Mann wie ich, Master Davy, kommt überall durch. Ich habe etwas Geld mit und kann überall nach ihnen fragen, in den Schifffahrtsgesellschaften, in jedem Hafen, an den Postkutschen. Jeder Seemann wird mir helfen, weil ich selbst einer bin. Wenn du irgendetwas brauchst, Onkel Dan. Ich komme, wenn es nötig ist, Master Davy. Ich habe die Adresse. Ham wird in Yarmouth auf Emily warten. Wenn sie zurückkommen sollte, während ich weg bin. Aber ich weiß, sie wird nicht kommen. Dann soll ihr niemand Vorwürfe machen. Ich erfahre es dann. Bis dahin werde ich sie suchen und finden. Sie oder ihn. In der Nähe oder in der Ferne. Er setzte seinen Hut auf und ging fort, in der Richtung zum Hafen. Es war ein staubiger Abend und in den Straßen der Stadt hasteten die Menschen. Ich sah ihn zwischen ihnen gehen und zwischen ihnen verschwinden. Einige Zeit später kam meine alte Kinderfrau nach London. Mr. Barkis war gestorben und ich half ihr in meinem Büro, die Erbschaftsangelegenheiten abzuwickeln. Barkis hatte ihr alles, was er besaß, hinterlassen. Als wir in meine Wohnung zurückkamen, fanden wir zu unserer Verwunderung meine Zimmertür offen stehen und hörten drinnen Stimmen. Als wir eintraten, sah ich, dass meine Tante Betsy und Mr. Dick unvermutet angekommen waren. Meine Tante saß auf einem großen Koffer, hatte das Vogelbauer mit den Kanarienvögeln auf ihrem Schoß und neben sich ihre Katze. Mr. Dick saß auf einem Stuhl, von vielen Koffern umgeben, und hatte seinen großen Papierdrachen neben sich. Als wir uns begrüßt hatten, bemerkte meine Tante meine alte Kinderfrau, die schüchtern bei der Tür stehen geblieben war. Warum kommt sie nicht näher? Kommen Sie nur! Wie geht es Ihnen? Guten Abend, Madam. Master Davy, ich will lieber gehen. Ich störe bloß. Durchaus nicht, Peggotty. Du erinnerst dich noch an meine Tante, Miss Betsy Trotwood? Ich erinnere mich wohl, Madam. Machen Sie keine Geschichten, kommen Sie. Ich weiß, wie gern David sie hat. Ja. Sie heißen doch aber nicht mehr Peggotty, sondern... Barkis, Madam. Eben Barkis. Mrs. Barkis, das ist Mr. Dick. Mr. Dick, das ist Mrs. Barkis. Sehr erfreut, Mrs. Barkis, sehr erfreut. Danke, Sir. Wir sind älter geworden, Mrs. Barkis. Wir haben uns nur ein einziges Mal gesehen, als der da zur Welt kam. Und wir haben damals eine schöne Geschichte angerichtet. David, kannst du uns nicht etwas Tee machen? Aber natürlich, Tante, sofort. Lass nur, David, das mache ich. Ich will dir zeigen, Peggotty, wo alles liegt. Tee, Zucker? Ich bin schon, David, ich bring gleich alles. Der Teekessel ist hier, wir machen den Tee ja, bei Tisch. Ja. Aber Tante, willst du dich nicht lieber auf einen Stuhl setzen? Warte, ich will das Sofa herrücken oder einen Lehnstuhl. Nein, nein, lass nur. Aber warum willst du so unbequem auf deinen Koffern sitzen? Ich danke dir, David. Aber ich will heute lieber auf meinem Eigentum sitzen. Wenn ich nun den Tee machen darf, Madam. Ja, Barkis, machen Sie uns Tee, Mr. Dick und ich können ihn brauchen. Ich habe mit dir einiges zu reden, David. Ich hoffe, dass du ein ernsthafter und selbstständiger Mensch geworden bist. Ich hoffe es. Wie? Ich meine, ich glaube es, Tante. Eben. So, ich... Nein, Sie brauchen nicht hinauszugehen, Mrs. Barkis. Was ich sage, können Sie ganz gewiss hören. Oh. Nun, David, warum meinst du wohl, sitze ich heute Abend lieber auf meinen Koffern als auf einem fremden Stuhl? Na, wie soll ich das wissen, Tante? Du bist doch hier nicht fremd. Miss Betsy, ich meine... Still, Mr. Dick. Ich will es ihm selbst sagen. Nun, David, ich sitze auf meinen Koffern, weil sie alles enthalten, was ich habe, weil ich ruiniert bin. Aber Tante... Sag nichts, David, warte. Mr. Dick weiß es. Ich bin ruiniert, David. Ich habe mein Vermögen verloren. Oh Gott. Alles, was ich besitze, befindet sich in diesen Koffern, in diesem Zimmer, mit Ausnahme des Hauses. Und das werde ich vermieten müssen. Mrs. Barkis, ich brauche für Mr. Dick für diese Nacht ein Bett. Oder eine Kammer. Jawohl, Madam. Lieber Gott, und ich dachte, Sie seien reich, Madam. Ja, Sie dachten. Ich dachte es auch. Aber das ist vorüber. Für mich kann man der Ersparnis wegen in einem deiner Zimmer etwas zurechtmachen, David. Vielleicht helfen Sie uns dabei, Mrs. Barkis. Jawohl. Es ist bloß für heute Nacht. Aber Tante... Sag nichts, David. Wir wollen morgen alles weiter überlegen. Es ist ja doch recht, dass ich hier bin. Aber Tante, natürlich... Ich will gar nicht fragen, wie alles gekommen ist. Du wirst es mir schon sagen, wenn du es für gut findest. Tante, ich bin sehr glücklich, dass du hier bist. Ich werde nicht zerbrechen, David. Man muss Widerwärtigkeiten ruhig tragen und sich nicht von ihnen einschüchtern lassen. Man muss lernen, das Spiel zu spielen. Und man muss das Unglück müde machen, David. Der Tee ist soweit, Madam. Zu Tisch, Mr. Dick. Ja. Komm, David. Nehmen Sie Platz, Mrs. Barkis. Sobald ich mit Mr. Dick allein war, meine Tante und Peggotty waren gegangen, um für Mr. Dick in der Nähe ein kleines Zimmer zu suchen, versuchte ich zu erfahren, ob Mr. Dick etwas von der plötzlichen Veränderung in den Angelegenheiten meiner Tante wusste. Wie ich aber hätte voraussehen können, wusste er nicht das Mindeste. Ja, ich kann weiter nichts sagen, David. Miss Betsy war vorgestern und einen Tag vorher in Canterbury gewesen. Und als sie zurückkam, war sie nicht anders als sonst. Wir haben bei Tisch gesessen und gegessen. Und dann hat sie auf einmal gesagt, Mr. Dick, jetzt wollen wir mal sehen, ob Sie wirklich und wahrhaftig der Philosoph sind, für den ich Sie halte. Der Philosoph, für den Sie mich gehalten hat, bin ich, David. Ich sage es nur so, wie sie es gesagt hat. Darauf habe ich gesagt, ja, ich hoffe es. Dann hat sie gesagt, Mr. Dick, ich bin zugrunde gerichtet. Dann habe ich gesagt, wirklich? Und dann habe ich weiter nichts gesagt und habe fertig gegessen. Und sie hat mich gelobt, dass ich so ruhig bin. Und ich habe mich darüber sehr gefreut. Und dann, Mr. Dick? Dann? Ja. Dann sind wir heute zu dir gereist und haben unterwegs ein paar Flaschen Porter getrunken und Butterschnitten und Fleisch gegessen. Und dann waren wir hier und sie hat sich auf die Koffer gesetzt. Und das ist alles? Ja, das ist alles. Ich weiß nur eins nicht, David. Was heißt das, wenn sie sagt, sie ist ruiniert? Was will sie damit sagen? Das heißt, dass sie nun nichts mehr besitzt. Tante hat ihr Geld verloren. Das bedeutet, dass wir nun arm sind. Wirklich? Aber so etwas kann doch nicht sein. Ah, es wird nicht so arg sein, Mr. Dick. Wir werden uns einschränken. Ich werde arbeiten und etwas verdienen. Oh, das kann ich auch, David. Meine Denkschrift ist zwar noch nicht fertig, aber ich werde für Miss Trotwood großartig arbeiten. Ich weiß nur noch nicht, wie. Sie ist eine großartige Frau, David. Und ich will etwas für sie tun. Aber was? Wir wollen uns unseren Kummer jedenfalls nicht merken lassen, Mr. Dick. Und ein freundliches Gesicht machen. Ja, das ist gut. Ja, das machen wir, David. Den ganzen Abend saß Mr. Dick mit freundlichem Gesicht mit uns am Tisch. Aber ich sah wohl, dass manchmal, wenn Tante Betsy wegblickte, seine Augen besorgt drein sahen, voll von dem Ausdruck allertiefster Besorgnis. Er merkte das selbst zuweilen und tat sich allen Zwang an, es zu verbergen. Aber wenn er dann den Kopf ganz steif hielt, während seine großen Augen wie von Rädern getrieben herumrollten, machte es die Sache nicht besser. Ich versuchte zuerst, meinen Kontrakt mit dem Notariat von Dr. Spenlow und Dr. Jorkins zu lösen, um wenigstens einen Teil der 1000 Pfund zu retten, die meine Tante für mich eingezahlt hatte. Aber ich schied ergebnislos. Als ich beim Büro Dr. Waterbrooks vorüberkam, traf ich Agnes vor dem Haus, eben im Begriff, in einen Wagen zu steigen. Agnes! Wie nett, jetzt gerade dich hier zu treffen. Wirklich, David? Warten Sie einen Augenblick, Kutscher. Jawohl, Madam. Ich möchte so gerne mit dir sprechen. Ich glaube, mir wird das Herz leicht, wenn ich dich nur ansehe. Aber du wolltest wegfahren? Wohin? Ich wollte eben zu dir, um deine Tante zu besuchen. Du weißt, dass sie bei mir ist? Ja, sie hat mir nach Canterbury geschrieben, dass sie irgendein Missgeschick getroffen hat und von Dover weg ist. Dass man sich aber keine Sorgen zu machen brauche, weil sie bei dir sein wird. Eben wollte ich zu euch. Wo kommst du her? Ich war bei Spenlow und Jorkins im Notariat. Ich wollte meinen Vertrag lösen. Dein Vertrag, David? Du willst nicht im Notariat bleiben? Nein, Agnes. Aber das ist eine lange Geschichte. Ich wollte mit dir darüber sprechen. Komm, wir wollen zu Fuß gehen. Vater ist mit Uriah Heep bei Dr. Waterbrook. Sie haben verschiedene Geschäfte zu erledigen. Warten Sie hier auf Dr. Wickfield, Kutscher. Jawohl, Madam. Wickfield und Heep Compagnons. Dieser elende Kerl. Sag, Agnes, hat Uriah Heep noch den gleichen Einfluss auf deinen Vater? David, es hat sich zu Hause alles so sehr verändert, dass du das Haus kaum wiedererkennen würdest. Sie wohnen jetzt bei uns. Sie? Wer sie? Uriah Heep und seine Mutter. Sie wohnen bei euch im Hause? Beide? Dein altes Schlafzimmer ist nun sein Schlafzimmer. Seiner Mutter habe ich meines eingeräumt. Aber wie konntest du das tun? Es ging nicht anders. Ist einfach so gekommen. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde Uriah Heep nicht lange in meinem Bett schlafen. Erinnerst du dich noch an das kleine, getäfelte Zimmer neben dem Wohnzimmer? Dort schlafe ich jetzt. Erinnerst du dich? Natürlich, Agnes. Wie oft hast du mir damals Gesellschaft geleistet, wenn ich studiert habe? Wir waren damals sehr glücklich, David. Ja, das waren wir. Jetzt leiste ich Mrs. Heep Gesellschaft. Sie ist alt. Ich mag sie nicht. Aber was soll ich tun? Manchmal langweilt sie mich durch ihre ewigen Lobsprüche auf ihren Sohn. Aber das ist bei einer Mutter nur natürlich. Und Uriah Heep? Wie ist er zu dir? Ich meine, wie benimmt er sich? Er ist beständig um uns herum. Er ist mir unheimlich, David. Er ist überall, wo wir sind und drängt sich auf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber er ist fleißig und in der Kanzlei geht alles durch seine Hand. Wie weit ist es bis zu deiner Wohnung? Wir sind bald dort. Aber warum willst du deine Arbeit im Notariat aufgeben? Agnes, meine Tante hat ihr Vermögen verloren. Weißt du davon? Sie hat ihr Vermögen verloren? Das Lächeln war von ihrem Gesicht verschwunden. Agnes wusste nichts davon, das war sicher. Aber als wir Arm in Arm die Straße entlang gingen, kam es mir vor, als ob ihr Arm auf dem meinen leicht bebte. Meine Tante war allein. Peggotty war mit Mr. Dick ausgegangen, um Mr. Dick die Wachablösung vor dem Buckingham-Palast zu zeigen und die Auslagen zu besehen. Wir tranken Tee und sprachen von den Veränderungen, die uns bevorstanden. Ich erzählte auch meiner Tante davon, dass ich vergeblich versucht hatte, aus dem Notariat einen Teil der eingezahlten 1.000 Pfund zurückzubekommen. Und du wolltest deswegen deine Arbeit im Notariat aufgeben? Ich dachte, das wäre das Beste, Tante. Ob das aber klug ist, David? Es hat keinen Sinn, Agnes, länger dort zu arbeiten, ohne einen Pfennig dafür zu bekommen. Nur damit ich vielleicht in 3-4 Jahren Notar bin. Ich will lieber etwas tun, wofür man mich bezahlt. Du bist ein guter Junge, David. Und ich bin stolz auf dich. Er hat überhaupt nicht gefragt, Agnes, warum ich mein Geld verloren habe. Ich kann mir nur nicht erklären, wie das gekommen ist. Soviel ich weiß, hat mein Vater ihren Besitz und ihr Vermögen verwaltet. Mhm. Ich bin ganz betroffen. David hat mir schon unterwegs davon erzählt. Ich weiß nur nicht, ich kann mir das auch nicht erklären, Tante. Ja, nun, ich kann es euch sagen. Eine gewisse Betsy Trotwood, die ihre Geldangelegenheiten immer für sich behalten hat, ich meine mich, denn ich bin darin immer etwas eigenartig gewesen, hatte einiges Vermögen. Es kommt nicht darauf an, wie viel. Es war genug, um zu leben, ja mehr noch. Denn diese Dame hatte etwas gespart und dazugelegt. Das Vermögen lag zuerst auf der Bank und auf dem Rat ihres Vermögensverwalters wurde es in Hypotheken angelegt. Das machte sich sehr gut und gab recht anständige Zinsen, bis die Hypotheken gekündigt wurden. Damals habe ich mich nach einer neuen Gelegenheit umgesehen, mein Geld unterzubringen. Ich glaubte, ich sei klüger als mein alter Vermögensverwalter, der jetzt kein so guter Geschäftsmann mehr war als früher. Ich meine damit deinen Vater, Agnes. Und so setzte ich mir diesmal in den Kopf, das Geld selbst anzulegen. Ich habe meine Lämmer auf einen auswärtigen Markt getrieben. Und das war ein sehr schlechter Markt. Zuerst verlor ich beim Bergbau, dann bei der Fischerei, nach Schätzen auf dem Meer oder was es sonst für Unsinn war. Und dann verlor ich wieder beim Bergbau und dergleichen. Und zuletzt war alles fort. Die Aktien standen eine Zeit lang über 100%. Jetzt aber bezahlt niemand mehr einen Dreier dafür. Und damit ist die Geschichte aus. Je weniger Worte man darüber verliert, umso besser. Aber Tante Betsy, seit wann hat mein Vater... Das ist alles. Es ist, denke ich, genug. Viel wichtiger ist, dass wir darüber nachdenken, was nun geschehen soll. Ich habe noch das Haus in Dover. Es wird vielleicht 70 Pfund Miete im Jahr einbringen. Ich glaube, mit so viel kann man rechnen. Na ja, das sind immerhin 70 Pfund, Tante. 70 Pfund jährlich? Dann haben wir Mr. Dick. Er besitzt eine Rente von 100 Pfund im Jahr. Sie ist sicher angelegt, aber natürlich muss das Geld für ihn selbst ausgegeben werden. Es ist wenig genug. Die Frage ist nun, wie David und ich am besten mit unseren Mitteln auskommen. Was meinst du, Agnes? Was ich meine? Ich meine, dass ich etwas tun muss. Ich will arbeiten, etwas verdienen. Unter die Soldaten gehen, meinst du wohl? Oder Matrose werden oder derlei dummes Zeug. Du hast studiert, du sollst fertig lernen, was du angefangen hast. Wenn jemand in dieser Familie etwas Richtiges im Kopf haben soll, sollst du es sein. Aber ich denke doch nicht daran, Tante Matrose oder derlei zu werden. Ich will vielmehr... Einen Augenblick, David. Zuerst muss man an das Nächste denken. Für wie lange ist die Wohnung hier bezahlt? Du bist ein gutes Kind, Agnes. Du kommst wenigstens zur Sache. Die Wohnung ist noch für 6 Monate im Voraus bezahlt. David und ich haben sie auf dem Hals. Ich glaube nicht, dass wir sie weiter vermieten können. Ich habe noch eine kleine Summe in Bar. Und so wird es das Beste sein, diese 6 Monate hier zu bleiben. Für Mr. Dick haben wir ein Zimmer in einem der Nebenhäuser gefunden. Du wirst ein Notar trotzdem machen, David. Selbst wenn ich weiterhin in das Notariat gehe, habe ich noch eine Menge Zeit, etwas zu tun und Geld zu verdienen. Wenn du wirklich noch Zeit hast, David, könntest du vielleicht sonst in einem Rechtsanwaltsbüro aushelfen. Ich habe mir gedacht, du könntest vielleicht bei Dr. Waterbrook vorsprechen oder deinen Freund Traddles um Rat fragen. Das werde ich auch tun, Agnes. Es wird sich sicherlich etwas für dich finden. An einem der nächsten Tage suchte ich Traddles in seinem Büro auf. Ich nahm Mr. Dick mit, weil er, das Missgeschick meiner Tante lebhaft fühlend, vor Kummer verging, nichts Nützliches zu tun. In dieser Stimmung war er unfähig, an seiner Denkschrift zu arbeiten, und je angestrengter er sich bemühte, sie fertig zu bekommen, desto öfter kam das unglückliche Haupt Karls des Ersten in die Denkschrift hinein. Wir fanden Traddles eifrig beschäftigt an seinem Schreibtisch sitzen. Die Mitbewohner seines Rechtsanwaltsbüros waren unterwegs bei Gericht und so waren wir allein. Traddles empfing uns sehr herzlich und seine Freundschaft mit Mr. Dick war im Augenblick geschlossen. Mr. Dick gab die feste Überzeugung zu erkennen, Dr. Traddles schon einmal irgendwo gesehen zu haben. Und wir beide sagten dazu, sehr wahrscheinlich. Ich muss nun irgendwie Geld verdienen, Traddles. Und ich habe mir gedacht, mich mit dir darüber zu beraten. Du hast mir gesagt, dass du einmal für Zeitungen gearbeitet hast. Vielleicht könnte ich Berichte schreiben oder dergleichen. David schreibt sehr gut, Mr. Traddles. Er schreibt ausgezeichnet. Ich weiß das, Mr. Dick. David hat schon in der Schule gut geschrieben. Aber David, als Berichterstatter für Zeitungen musst du gut stenografieren können. Du denkst an Berichte aus dem Gerichtssaal, nehme ich an. An Gerichtssaalsberichte oder an Berichte aus dem Parlament und über Parlamentsdebatten oder was es eben zu tun gibt. Mit Stenografie kann ich mich befassen. Ich habe eine Ahnung davon und kann mir ein gutes Lehrbuch der Stenografie kaufen. Du sagst doch, Zeitungen bezahlen gut und Mitarbeiter werden immer gesucht. Ich habe damals nur kleine Berichte geschrieben. Sie wurden recht gut bezahlt. Ein tüchtiger Redakteur wird sogar sehr gut bezahlt. Vorausgesetzt, dass er gut schreibt. Ich kann dich gerne mit einem Freunde zusammenbringen, der noch bei der Zeitung tätig ist. Das wäre ausgezeichnet. Ich bin dir dafür sehr dankbar, Traddles. Ich habe nicht gewusst, dass du so ein entschlossener Charakter bist, David. Aber du hast recht, du musst etwas tun. Ja, Mr. Traddles, und ich will auch etwas tun. Ach, wenn ich doch nur auch etwas tun könnte, David. Mr. Dick meint, er will mich bei dem Vergnügen, Geld zu verdienen, nicht allein lassen, Traddles. Ja, aber ich weiß nicht, was ich tun könnte, Mr. Traddles. David sagte mir, Sie schreiben eine hübsche Handschrift, Mr. Dick. Ach. Er schreibt wirklich sehr hübsch, Traddles. Können Sie wohl Akten abschreiben, Mr. Dick, wenn ich Ihnen welche zum Abschreiben verschaffen kann? Das wird immer gebraucht. Das wird immer gebraucht? Ja. Ob ich aber schreiben kann? Was meinst du, David? Ich weiß nicht, ob es gehen wird, Traddles. Ich weiß auch nicht. David, sag es ihm von der Denkschrift. Ja? Du musst es ihm sagen. Ja. Die Sache ist die, Traddles. Mr. Dick schreibt sehr hübsch und sehr gut. Er schreibt seit Jahren an einer großen Denkschrift. Beim Schreiben kommt ihm jedoch immer Karl der Erste zwischen die Zeilen. Er drängt sich hinein und Mr. Dick kann ihn nicht herausbringen. Ja, man hat, als man Karl den Ersten geköpft hat, aus Versehen ein paar Dinge aus seinem Kopf in den meinigen hineingetan, Mr. Traddles. Ich weiß nicht, wie das möglich war, aber sie stecken in meinem Kopf. Sie sind da drin. David weiß es. Aber die Akten, die ich meine, Mr. Dick, sind schon ganz fertig und brauchen bloß abgeschrieben zu werden. Würde das nicht einen Unterschied machen, David? Ich meine, jedenfalls könnten Sie es ja versuchen, Mr. Dick. Oh ja, ja, versuchen könnte ich es. Wenn mir David vielleicht dabei hilft, wird das sehr gut bezahlt, Mr. Traddles? Man zahlt für die Seite 4 Pence, Mr. Dick. 4 Pence? Oh, das ist ja ausgezeichnet. Ich kann 3 Seiten im Tag schreiben. Oder 4 oder 5. Das ist so viel Geld, David. Es ist nicht sehr viel, Mr. Dick. Aber wenn Sie es versuchen wollen... Ja, das will ich, das will ich, das will ich sofort. Ich habe Tinte, Feder, Papier, ich habe alles. Wie geht es der Familie Micawber, Traddles? Alles wohl auf? Alles noch immer im Status quo? Im Status quo, David. Micawber ist vor 3 Tagen gepfändet worden. Ach, gut, dass du mich dran erinnerst. Er hat mir da einen Brief für dich gegeben. Wo habe ich ihn nur? Ah, hier. Durch gütige Besorgung von T. Traddles Esquire. Lieber Copperfield, Sie sind vielleicht nicht ganz unvorbereitet auf die Nachricht, dass sich nach einigen Widerwärtigkeiten etwas gefunden hat. Ich habe vielleicht bei einer früheren Gelegenheit erwähnt, dass ich immer auf dem Sprung stehe und bereit bin, einen neuen Anlauf zu nehmen. Ich stehe im Begriff, durch gütige Vermittlung von Dr. Traddles und Dr. Waterbrook, mich in einer Provinzialhauptstadt unserer glücklichen Insel in unmittelbarer Verbindung mit einem der gelehrten Berufsfächer zu etablieren. In einer späteren Zeit wird wahrscheinlich meine Asche vermischt werden mit der heiligen Erde des Friedhofes um einen ehrwürdigen Dom, der die erwähnte Provinzialhauptstadt berühmt gemacht hat. Indem ich aus London scheide, wo meine Familie und auch Sie, lieber Copperfield, so manchen Schicksalsschlag nicht ohne Ehre ertragen haben, können Mrs. Micawber und ich uns nicht verhehlen, dass wir vielleicht sehr lange von Ihnen scheiden, der Sie durch starke Bande an den Altar unseres häuslichen Lebens verbunden sind. Wenn Sie am Vorabend eines solchen Abschieds am nächsten Sonnabend uns mit unserem gemeinsamen Freund Dr. Traddles die Ehre geben wollen, uns zu besuchen, so werden Sie unendlich verpflichten, einen, der sich immer nennen wird, der Ihrige, Wilkins Micawber. Am gleichen Tage noch begann Mr. Dick, Akten abzuschreiben, die ihm Traddles mitgegeben hatte. Ich hatte mit Traddles einen Plan ausgesonnen, wie wir Mr. Dick mit vortrefflichem Erfolg in Tätigkeit setzen konnten. Auf einen Tisch am Fenster meiner Wohnung legten wir die ihm von Traddles beschaffte Arbeit, die darin bestand, eine Anzahl von Kopien eines gerichtlichen Dokumentes über ein Wegerecht herzustellen. Und auf einem anderen Tisch lag das letzte unbeendigte Original der Denkschrift Mr. Dicks. Wir instruierten Mr. Dick dahin, genau abzuschreiben, was vor ihm lag, ohne im Mindesten vom Original abzuweichen, damit ihm der Kopf Karls des Ersten nicht in die Akten hineinkäme und sie unbrauchbar mache. Dagegen sollte er sich, wenn er sich gedrungen fühlte, Karl den Ersten zu erwähnen, schleunigst zur Denkschrift an den anderen Tisch verfügen und ihn dort hineintun. Wir ermahnten ihn darin, unerbittlich zu sein, und ließen meine Tante bei ihm sitzen, damit sie ihn beobachte. Meine Tante erzählte uns später, dass er zuerst wie ein Paukenschläger hin und her gesprungen sei und seine Aufmerksamkeit beständig zwischen den beiden Tischen geteilt habe. dass er aber bald, da er vom Hin- und Herlaufen sehr verwirrt und müde wurde, sich mehr und mehr in ordentlicher Weise an die Akten machte und seine Denkschrift auf eine passendere Zeit verschob. Mit einem Wort, obwohl wir Sorge trugen, dass Mr. Dick nicht zu viel arbeitete, hatte er bis zum Sonnabend doch 10 Schilling und 9 Pence verdient. Mein Leben lang werde ich nicht vergessen, wie er am Sonnabend in allen Läden der Nachbarschaft herumlief, um seinen Schatz von 10 Schillingen, 9 Pence in lauter 6-Penny-Stücke einzuwechseln und diese auf einem Teller in Form eines Herzens zusammengelegt, meiner Tante mit Tränen der Freude und des Stolzes in seinen Augen überreichte. Wenn es an diesem Sonnabendnachmittag einen glücklichen Mann auf der Welt gab, so war es dieser dankbare Mensch, der meine Tante für die wunderbarste Frau der Welt und mich für den wunderbarsten jungen Mann hielt. Am gleichen Abend war ich mit Traddles bei der Familie Micawber. Die Wohnung, in der sie wohnten, war so klein, dass die Kinder, die jetzt 9 und 10 Jahre alt waren, miteinander in der Küche in einer zusammenklappbaren Bettstelle schliefen, die untertags in einen Tisch verwandelt werden konnte. Mr. Micawber hatte in einer von einem Nachbarn geliehenen Terrine einen Punsch gebraut, wegen dessen Herstellung er, wie Mrs. Micawber sagte, berühmt war. Nun, Mr. und Mrs. Micawber gaben sich alle Mühe, Traddles und mir einen netten und gemütlichen Abschiedsabend zu bereiten. So heben wir nun unser Glas auf eine gute und glückliche Reise. Lieber Copperfield, Sie und Mr. Traddles finden uns bereit, unsere Pilgerfahrt anzutreten. Ich hoffe, Sie werden die kleinen Ungelegenheiten, die Sie in unserer Wohnung bemerken, entschuldigen. Sie sind durch den Zustand unserer Abreise verständlich. Mit einem Wort, wir reisen morgen. Sie wissen es, Copperfield. Ich werde Mr. Micawber und die Kinder als Gattin und Mutter nie verlassen. Niemals. Nehmen Sie noch einen Punsch, Traddles? Besten Dank, Mrs. Micawber. Sie haben die Postkutsche schon bestellt. Für morgen früh. Es ist vielleicht ein Opfer, sich in eine Provinzhauptstadt zu begeben, sagte Traddles. Aber ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Und wohin reisen Sie, Mr. Micawber? Nach Canterbury. Nach Canterbury? Ich habe dort einen Kontrakt abgeschlossen, zu dem es über eine Annonce in der Zeitung und mit Hilfe Mr. Traddles kam, der mich im Büro bei Dr. Waterbrook mit Mr. Uriah Heep bekannt gemacht hat. Uriah Heep? Sie meinen das Büro Wickfield und Heep in Canterbury? Es ist Gott sei Dank diesmal ein richtiger Kontrakt, Copperfield. Ein Kontrakt, kraft dessen ich mich verpflichtet habe, Mr. Heep als Advokaturschreiber zu dienen und ihm beizustehen. Mr. Heep ist ein vortrefflicher Mann, Copperfield. Ein außerordentlich tüchtiger Mann. Ja, ja, ich weiß, Mr. Micawber, er ist sehr tüchtig. Mr. Heep hat zwar die Entschädigung für meine Tätigkeit nicht zu hoch angesetzt, aber er hat eine weitere Beihilfe meiner Gehaltsaufbesserung, um mich von dem Druck gewisser Widerwärtigkeiten und peinlicher Geldverlegenheiten zu befreien, von dem Wert meiner Dienste abhängig gemacht. Auf diesen Wert meiner Dienste setze ich meine Hoffnung, Copperfield. Ich habe bereits einige Einsicht in die Jurisprudenz erlangt, als Beklagter in einigen Zivilprozessen, und ich habe mich mit den Kommentaren eines ausgezeichneten englischen Rechtsgelehrten befasst. Mit einem Wort, ich habe mir die juristischen Kommentare Dr. Blackstones besorgt, in denen ich fleißig studiere. Wilkins studiert halbe Nächte daran, Copperfield. Sein Talent braucht nur den richtigen Boden. Wenn du studiert hättest, Wilkins, an dir wäre ein Richter verloren gegangen. Noch ein Gläschen Punsch, Copperfield. Traddles, machen Sie doch Ihr Glas leer. Ja. Wir wollen auf eine glücklichere Zukunft anstoßen, meine Freunde. Ich verspreche mir von Canterbury sehr viel. Der Dom in Canterbury ist berühmt Und ich habe die Hoffnung, dass unsere Kinder dort beschäftigt werden können. Ihre Kinder, Mr. Micawber? Im Dom in Canterbury? Beide haben wundervolle Stimmen, Traddles. Sie singen beide ganz vorzüglich, Copperfield. Ich hoffe, dass sie dort eine Laufbahn als Chorknaben beginnen können. Ja. Unser Aufenthalt in Canterbury und Mr. Heaps örtliche Beziehungen, die recht bedeutend sind, wie mir Mr. Heap sagte, werden uns unzweifelhaft instand setzen, die erste sich bietende freie Stelle im Domchor für die Kinder zu bekommen. Das wird sicherlich dazu beitragen, die Verpflichtungen, die ich hier in London unerledigt zurücklassen muss, bald zu bereinigen. Und dann werde ich mich glücklich schätzen, meine sittliche Würde in einer neuen Tätigkeit wieder zu gewinnen und zu wissen, dass ich mit aufgerichtetem Haupt vor meinen Mitmenschen stehen kann. Ja, Wilkins. Lieber Gott, einmal keine Verpflichtungen zu haben, keine Schuldscheine, keine Wechsel, vor denen man zittert. Erheben wir darauf unser Glas. Zum Wohle, Copperfield. Zum Wohle. Zum Wohle, Traddles. Zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohle. Meine Emma. Sie hörten die 7. Folge der Sendereihe aus dem Leben David Copperfields. Nach dem Roman von Charles Dickens, für den Rundfunk geschrieben von Otto Bielen. Es sprachen Erzähler Helmut Peine, Lady Steerforth Gerda Maurus, Dan Walter Richter, David Hans-Jörg Knaben, Betsy Trudig Daniel, Mr. Dick Kurt Meister, Pigotti Lotte Koch, Traddles, Harald Meister, Agnes, Katinka Hoffmann, Micawber, Richard Münch, Emma, Lilitowska. Die Regie hatte Kurt Meister. Und jetzt eine Podcast-Empfehlung. In Deutschland gibt es ungefähr 70.000 Podcasts. Warum sollte man ausgerechnet Wischmeyers Stundenhotel hören? Weil wir der einzige Podcast sind, in dem man sich beömmeln kann. Das heißt, hier lernt man nichts, hier erfährt man nichts Neues. Einziges Ziel der mindestens einstündigen Laberorgie ist das Beömmeln in Deutschland zu fördern? Jo, das ist das Ziel, auch wenn wir es nicht immer schaffen. Aber es wird sich einfach viel zu wenig beömmelt. Alles wird immer so ernst genommen. Ja, jetzt mal auf einer Liste von 1 bis 10, wobei 10 das höchste ist. Wo würdest du das Stundenhotel sehen auf der Beömmelungsskala der Podcasts in deutscher Sprache? Eine 9. Warum keine 10? Weil du auch mitmachst. Wischmeyers Stundenhotel, der Comedy-Podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Jetzt abonnieren.